Mehrfach verboten, aber umso beliebter bei der ganzen deutschen Arbeiterjugend war das Lied des Hamburger Aufstandes vom Oktober 1923. Sein Text stammt von einem unbekannten Barrikadenkämpfer, der das Lied der schwarzen Husaren bei Waterloo, da fiel der erste Schuss, als Vorlage nahm. Er machte daraus: In Hamburg fiel der erste Schuss.